Anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung des japanischen Komitees für Unterstützung der selbstständigen und friedlichen Wiedervereinigung Koreas fand jüngst in Tokio, Japan, ein internationales Seminar für Frieden und Wiedervereinigung der koreanischen Insel statt. Daran beteiligten sich die Persönlichkeiten der japanischen Freundschafts- und Solidaritätsorganisationen und der internationalen und regionalen Organisationen. Die Funktionäre des Generalverbandes der Japan-Koreaner wurden dazu eingeladen. Im Seminar wurden die Solidaritätsrede des Koreanischen Vereins für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland und die Glückwunschtelegramme von den Solidaritätsorganisationen verschiedener Länder vorgestellt und dann gab es Referat und Reden. Es wurde ein Appellschreiben an die Organisationen für Freundschaft und Solidarität mit den Koreanern und die progressiven Menschen in verschiedenen Ländern der Welt angenommen. Darin betonte man, dass man die gesamtnationale Vereinigungszusammenkunft, die die DVRK vorgeschlagen hat, aktiv unterstützen und die Solidaritätsbewegungen für den Abschluss des Friedensabkommens zwischen der DVRK und den USA und die Verbesserung der Korea-Japan-Beziehungen entfalten soll.